NDR Info. Das Hörspiel. Heute Abend mit einem zauberhaften Stück von Anna Pein. Mädchenzimmer mit Soldaten. Im Zentrum zwei kleine Mädchen, zwei Schwestern, die während des Zweiten Weltkriegs nächtens im Kinderzimmer ein dunkles Spiel spielen. Sie fantasieren sich in ein Lazarett und spielen mit verstellter Stimme verletzte Soldaten. Derweil verwandelt sich ihr Zimmer in einen männlichen Kosmos von Schmerz, Heimweh, Erotik, Tapferkeit und Schuld. Mädchenzimmer mit Soldaten öffnet die Tür zu einem kindlichen Fantasieraum und erzählt gleichzeitig ein Stück deutscher Alltags- und Kulturgeschichte. Es war das erste Theaterstück von Anna Pein, das Oliver Sturm fürs Hörspiel inszenierte. Beiden gelingt eine bizarre Gratwanderung zwischen Groteske und Grauen, Komik und Anrührung. Mädchenzimmer mit Soldaten von Anna Pein. Musik Gerd Bessler. Regie Oliver Sturm. Was macht dein Bein? Mein rechtes Bein tut weh. Am linken großen Zeh. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Schneid es einfach ab. Das ist ja schon abgeschnitten. Es sind nur die Nerven, die mich schmerzen. Komisch, ne? Dass man was fühlen kann, was es gar nicht gibt. Und was macht dein Arm? Mein Arm? Er ist so lahm. Oh Gott, erbarm. Herzliches Beileid, mein lieber Günther. Danke. Gleichfalls, mein lieber Josef. Psst. Und? Seid ihr beide meine lieben Mädchen? Ja. Und habt ihr ein gutes Herz? Ja. Und seid ihr dem lieben Gott dankbar, weil es euch gibt? Ja. Gute Nacht. Machst du das Licht im Puppenhaus aus? Und bringst du sie auch ins Bett? Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist denn die 8 geblieben? Die Peterpuppe. Die Lise? Die Olga. Da hat sie sich hinterm Herd versteckt. Marsch, marsch in die Falle. Wird das was? Lieber Gott, mach sie fromm, dass sie in den Himmel kommen. Amen. Sie sind klein, ihr Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Schluss jetzt. Ich weck euch 6:30. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Schwörst du? Ich schwöre. Nacht. Nacht. Sie hält sich für Gott. Sie ist ja auch sanft und gut. Sie ist mild, wie ein Engel. Unser aller Lieblingsschwester Magdalena. Kunigunde. Magdalena. Kunigunde. Heute darf ich ihren Namen aussuchen. Na gut. Alle kranken Soldaten lieben Schwester Kunigunde. Aber sie ist viel zu stolz und rein. Bis dann der eine kommt. Der eine... Hannelore, jetzt doch noch nicht. Ach, na gut, nochmal. Sie hält sich für Gott. Sie ist ja auch sanft und gut. Sie ist mild. Der Engel der Verwundeten. Unser aller Lieblingsschwester Kunigunde. Sie hat geschworen, dass sie uns wieder weckt. Was sie sich einbildet. Vielleicht will Gott ja lieber, dass wir im Schlaf sterben. Wir beiden? Wir alle. Alle. Adolfus! Helmut! Waldemar! Josef! Günther Paul! Heute um Mitternacht, da holt uns der Tod. Er sieht aus wie Schwester Kunigunde. Kann ihm nicht mal einer das Maul stopfen? Man spricht nicht vom Tod. Günther weiß einfach nicht, was sich gehört. Er ist so gemein. Jetzt habe ich Angst vor dieser Nacht. Hanne, hör mal. Mutti näht. Los, weiter. Nochmal. He, he, he. Heute um Mitternacht. Da holt uns der Tod. Er sieht aus wie Schwester Kunigunde. Er ist so gemein. Jetzt habe ich Angst vor dieser Nacht. Günther, hält sofort sein dreckiges Maul. Sonst kommt er ins Arbeitslager. Und Paulchen, hört auf zu flennen wie ein Mädel. Sonst kommt er zum BDM. Bitte um Entschuldigung, Herr Adolf. Adolf Fuß. Us, us, us, us, us, us. Dolphus, I schläg your pardon, aber ich bin doch erst 17 und der Günther ist ein Schuft. Ich kann das nicht vertragen, denn ich habe Fieber. Gradzahl 44,8. Was? Rektal oder anal? Was ist das, Elfi? Unterm Arm oder im Poloch? Im Poloch? Wer hat das Fieber gemessen? Ich selber. Wie er lügt. Schwester Kunigunde hat's getan. Gib's doch zu. Das darf man gar nicht selber. Ja, das stimmt. Ich hab mich so geniert. Ach, Paulchen, das ist sie doch gewöhnt. Das macht so eine doch jeden Tag. Das könnte ich nicht. Stell dir das mal vor. Man muss sich nun vorstellen, dass man als Mann Fieber misst im Po von Mädchen und Frauen. Das ist längst nicht so schlimm. Was? Das ist tausendmal grausamer. Für das Mädchen vielleicht. Für den Mann ist das Knorke. Meinst du wirklich? Auf jeden Fall. Nur vor meiner Mutter geniere ich mich nie. Sie hat mir sogar schon mal hinten einen Bandwurm rausgezogen. Psst, sei mal still jetzt. Was ist denn? Ich glaube, Mutti wäscht sich die Haare. Heute ist doch gar nicht Sonnabend. Mir ist so heiß. Mein Blut rauscht. Hört ihr mein Blut rauschen? Das ist das Fieber, mein Lieber. Wie zu Haus am Meer. Das ist mein Heimweh, was ich höre. Wo kämst du her, du Teddybär? Wo die Nordseewellen rauschen an den Strand. Da liegt meine Heimat, Helgoland. Nimm mal die Mundharmonika. Wo die Nordseewellen rauschen an den Strand, wo die gelben Blumen blühen ins grüne Land, wo die Möwen schreien, schrill im Sturmgebraus, da ist meine Heimat, da bin ich. Ich liebe dich. Ich hab Hunger. Hier. Elfi! Unser Puppenhaus! Guck, guck, das Licht ist angegangen. Das war unser Lied, wegen unserem Lied. Mach schnell weiter, sonst geht es wieder aus. Aua! Pass auf, mein Fräulein. Wenn ich wieder nach Hause komme, dann erkennt mich niemand. Ich habe einen Bart und bin mager. Mit Falten im Gesicht. In schmutziger, zerrissener Uniform humpel ich müde mit meinem Gepäck am Milchmann vorbei. Dann begegnet mir meine Lehrerin, Fräulein Liedke, auf der Straße. Ich bleib stehen und sag: Erinnern Sie sich? Ich bin der Waldemar, der einmal beim Hitlergruß niesen musste. Wissen Sie noch, was Sie dann mit mir gemacht haben? Ja? Ja. Wissen Sie das noch? Wenn ich nach Hause komme, bin ich sehr erschöpft von Erlebnissen. Als erstes setzt Mutti heißes Wasser auf, und macht mir ein Bad mit Fichtennadel. Wenn sie mein halbes Bein sieht, laufen ihr die Tränen die Backen runter. Ich liege in der Wanne und sie massiert mir den Kopf. Meine Freunde und Verwandten drängeln sich in die Waschküche, um mich freudig zu begrüßen. Oh, süß, die Puppen machen eine Begrüßungskapelle. Ich bin so aufgeregt. Heute ist das endlich so weit. Er kommt auf den Sack. Wir haben ja auch lange genug gewartet. Ich komme, er kommt. Da, Türklinke. Meine Mutter schickt sie alle raus vor die Tür und sagt, was sagt sie? Ich muss erst die Erlebnisse aus Josefs Kopf massieren, bevor er euch erkennen kann. Elfi, du musst jetzt meinen Kopf massieren. Aus Josef seinen Kopf kommen jetzt schwarze Luftballons raus. Sie schweben aus dem Fenster der Waschküche über die Köpfe der Besucher. Das mit dem Gas sind die Erinnerungen deines Vaters an seinen Krieg. Aber du hast jetzt deinen eigenen Krieg. Bett Nummer 4. Hat man nicht mal im Lazarett seine Ruhe? Er hat bloß schlecht geträumt, Adolf. Us, wenn ich bitten darf. Adolfus. Us, us, us, us, us. Elfi, hast du gehört? Es hat geklingelt. Nicht so laut, die Mädchen schlafen. Josef nicht, man kann uns sehen. Oma? Oder Tante Ursula? Was riecht das hier lecker bei dir? Ich bin ein bisschen sehr früh. Macht nichts. Ich bin schon eine Viertelstunde um den Block gelaufen. Herr Kaminski. Tick-Tock, Tick-Tock. Das sollst du doch nicht, das ist viel zu anstrengend für dich. Hier, bitteschön. Oh, weiße Rosen. Oh, wie die duften. Dankeschön, Josef. Bitteschön, Frau Volkmann. Hä? Oh, ha, aha, oh la la. In Frankreich, in Paris, hatte ich auch ein Erlebnis. Ich liebte eine Olala. Sie hieß Babette, Nanette, Odette, Jeanette, Yvette, Colette. Die kommen schnell ins Bett. Die kommen schnell ins Bett. Nanette hat hohe Hackenschuhe. Odette hat echte Seidenstrümpfe. Jeanette hat spitze Büstenhalter. Colette hat untenrum eine Dauerwelle. Yvette hat rosa Puder für ein Po. Poudre pour le popo. Aber von allen Olalas war Babette die schönste und eleganteste. Sie hatte kastanienbraunes Haar. Das ging ihr bis zum Knie. Sie wohnte in einem Häuschen mit Fensterläden und Geranien und einem Bett mit weißen Rüschen. Ich ging abends heimlich in ihr Haus. Wir haben die Haustür von innen zugeschlossen, weil ich ihr Feind bin. Und sie kochte auf Französisch. Nach dem Essen durfte ich unter ihren Haaren schlafen. Dadurch bin ich wieder zu seelischen Kräften gekommen. Als ich nach Hause kam, sagte meine Mutter, Gott segne die Babette aus Paris. Sie ist in die Kirche gegangen und wollte sie segnen lassen, aber der Pfarrer hat gesagt, sie ist ein französisches Flittchen. Und solche kann man nicht segnen lassen. Im Gegenteil, die Olalas kommen alle in die Hölle. Hexen! Da kommen Hexen aus dem Puppenhaus geflogen! Wir treiben es mit dem Teufel auf Französisch, Französisch! Und ihre Beine dabei so hoch schwingen, dass wir ihnen unter den Rock gucken können bis Klein Paris. Ende der Vorstellung. Husch, husch ins Körbchen. Nun reiten die Hexen auf ihren Besen zurück in ihr Hexenhaus. Dort warten schon mehrere Zauberer auf sie, um sie in Königinnen zu verwandeln. Jeder Zauberer heiratet eine Königin und verwandelt sich selber in einen König. Und dann, Hokus Pokus Fidibus, überfallen sie Polen, die Tschechoslowakei, Frankreich, Russland, Dänemark und Holland. Und unsere Soldaten dürfen alle nach Hause gehen. Ha! Das werden jetzt unsere Reichsgebiete, da wird nichts überfallen. Wieso? Das sind doch Deutsche. Da regieren dann deutsche Hexen und Zauberer. Und dann ist Frieden. Unter dem Druck. Ich liebte eine russische Spionin. Sie hieß Olga. Wer bist du jetzt? Ich bin Helmut. Das hört man ja wohl. Aha. Der Helmut. Du liebtest also eine Bolschewistin? Jawohl. Entschuldigung, Herr Adolf. Us. Adolf. Us. Ein für alle Mal. Us. Us. Us. Us. Us. Us. Us. Eines Nachts in Russland musste ich eine Brücke bewachen. Meine Kameraden schliefen, es war kalt. Und ich fühlte mich sehr einsam, als ob ich der einzige Mensch bin auf der Welt, der lebendig ist. Ich blickte zum Sternenhimmel auf. Mundharmonika. Ja. Es steht ein Soldat am Wolgastrand. Wache für sein Vaterland. In dunkler Nacht, allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern. Regungslos die Steppe schweigt, eine Träne ihm ins Auge steigt. Hast du dort oben vergessen auch mich? Es sehnt doch mein Herz nach Liebe sich. Du hast im Himmel viel Engel bei dir. Schick doch einen davon auch zu mir. Und da teilte sich das Wasser der Wolga und heraus kam Olga. Bei der Kälte? Was hatte sie an? Ein Badeanzug? Na, sie war splitternackt. Oha. Und was hast du gesagt? Ich hab gesagt, Parole. Und stellt euch vor, sie hat unsere Parole gewusst. Nackig und nass hat sie im Mondlicht gestanden und geflüstert, Parole, Engel. Und dann haben wir uns geküsst. Das hätte ich dir gleich sagen können, dass das eine Spionin ist und kein Wunder. Wie sah sie aus? Haare kurz wie ein Mann. Augen klein und schwarz. Und ein riesiger roter Mund mit einem kräftigen Gebiss. Und warum warst du in sie verliebt? Sie war groß und stark. Sie konnte mich hochheben mit einer Hand. Ihhh, ein Flintenweib. Und sie war auch sehr schlau. Sonst wäre sie auch nicht als Spionin genommen worden. Hast du uns etwa an den Iwan verraten? Sie hat natürlich nichts aus mir rausgekriegt, aber ich aus ihr. Was denn? Die Russen wollten die Brücke sprengen, die ich bewacht habe. Und wie hast du das aus ihr herausgekriegt? Sie hat's mir von alleine verraten, damit ich nicht mit explodiere. Dafür haben die Russen sie erschossen. Sie starb aus Liebe zu mir. Arme Olga. Prekrasna. Do svidania. Zdravstvujte. Da kommt sie. Na zdrowie. Eine Untote. Spasiba. Quatsch. Komm unter meine Decken, Olga, mein Liebling. Meine eigenen Genossen banden mir die Augen zu und haben mich erschossen. Mein Herz erwartete den Schuss wie einen Kuss, als wär's es du. Bitte verzeih mir, aber weißt du, bei uns werden Verräter auch hingerichtet. Ich war immer harte und starke Frau. Doch eines Nachts hielt mich ein deutscher Soldat für ein Engel und da wurde ich weich und schwach. Olga, ich hebe dich mit einer Hand. Ach. Fräulein Olga, kommen Sie mal her zu mir. Werf sie rüber, hopp. Hier. Sie sind für eine gute Sache gestorben. Druspa Davarishi, Heil Hitler, hopp. Du hast es aus Liebe getan. Hopp. Du hast einen Menschen das Leben gerettet. Hopp. Du kommst in den Himmel. Den Himmel. Gefangen, gefangen mit Spießen und mit Zangen. Lass sie los. Sie ist meine Idee. Zuckerbrot. Wer will ein Zuckerbrot mit echter Butter? Von Herrn Kaminski? Ja. Und wie sagt man? Danke Herr Kaminski. Und ist er noch da? Er wollte das nur abgeben für euch, weil ihr so liebe Mädchen seid. Er ist noch da. Wir unterhalten uns nur ein bisschen. Man kann sich sehr gut mit ihm unterhalten. Er sieht auch gut aus, finde ich. Ja? Findest du? Ich finde es auch, obwohl er bloß ein halbes Bein hat. Das sind ja auch nur Äußerlichkeiten, Hannelore. Er ist auch sehr höflich, ne? Ja, das ist er. Was macht denn die Puppe in deinem Bett? Ihr sollt schlafen und nicht spielen. Die Puppe kommt ins Puppenhaus. So. Das ist die Olga, die bei Oma und Opa im Kuhstall wohnt. Sie ist ein Engel. Sie ist ein Spion. Olga ist eine Kriegsgefangene, das wisst ihr ganz genau. Bekommt sie genug zu essen? Natürlich, was denkst denn du? Wer arbeitet, der muss auch essen. Kriegt sie auch Zuckerbrot? Ach, Lörchen. Warum muss sie im Kuhstall schlafen? Wo denn sonst? Na, wo Elfi und ich immer schlafen bei Oma und Opa, im Alkoven. Von Papas Kinderzimmer von früher. Im Alkoven? Papa kämpft an der Front und sie schläft in seinem Bett? Seine Eltern geben ihr Zuckerbrot mit Butter und Olgas Eltern schießen vielleicht auf ihn. Da kann sie doch nichts für. Da kann niemand was für. Jetzt wird aber geschlummert. Nacht, Lörchen. Nacht, Elfi. Nacht. Nacht. Hast du gemerkt, wie Mutti geduftet hat? Ja. Und wie? Und sie hatte auch ihr neues Kleid an und die Haare gemacht. Das ist nett von ihr. Alles wegen der Butter und dem Zucker. Alles wegen Josef Kaminski. Ach. Hauptsache Zuckerbrot. Das sind die Fresspakete von zu Hause an unsere Männer im Lazarett. Mamuschka. Ja, Babuschka. Das ist gut. Na, Olga, du bist meine Idee, ne? Mir ist kalt. Stell dir mal vor, Papa kommt aus dem Krieg zu Oma und Opa nach Hause und du liegst dick und fett in seinem warmen Alkoven. Was würde er wohl mit dir machen? Ich habe Hunger. Ja, mein Engelchen. Wir haben alle Hunger und Durst. Ich will auch Zuckerbrot. Elfi, du bist ein Egoist. Das haben sich unsere Mütter vom Munde abgespart für ihre Söhne. Das haben sich unsere Frauen vom Munde abgespart für ihre Männer. Das haben sich unsere Kinder vom Munde abgespart. Das ist kein Egoismus, sondern eine Logik. Für den Endsieg. Tote wollen Zuckerbrote. Das wäre Verschwendung von Volkseigentum. Ihr dreckigen Schweine könnt noch euer ganzes Leben lang fressen. Ihr dreckigen Schweine. Ruhe im Saal. Der Kaiser muss mal. Man reiche mir die Urinflasche. Ich nicht. Nein, ich. Du warst gestern dran. Ich. Paulchen. Bitte sehr. Hier ist die Ente. Ah, das tut gut. Dass Ihnen das gar nicht peinlich ist, Herr Adolf. Us, Hier bestimme ich, was peinlich ist und was nicht. Alle mal herhören. Jeder von euch pinkelt jetzt einmal in meine Ente. Oh ja! Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Ich zuerst! Nein, ich! Du doch nicht, ich! Hey! Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Paulchen darf zuerst, weil er unser Baby ist. Oh, danke, Herr Adolf. Willst du das etwa im Bett machen? Komm ja schon. Bravo! Gut, sehr gut, Paulchen. Jetzt, Waldemar. Lass mich mal wieder. Gut gemacht. Und nun, der liebe Josef Peinlich. Los! Na los, Hanne. Ich will nicht. Das mache ich nicht. Das gehört sich nicht. Ach, er will nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ach, sehr interessant. Ich habe dir gar nichts zu sagen. Herr Adolf ist unser Stubenältester. Herr Adolf, der hat uns gar nichts zu sagen. Heil Hitler! Hier spricht Papa! Was? Vater ist immer mit Nachttopf. Hier so. Vater! Effi, lass das! Namt allerseits! Mein Name ist Herbert Volkmann. Ich bin der Neue. Ich bin nämlich verletzt. Kopfschuss. Effi, nicht. Hör auf. Freust du dich gar nicht, dass ich bei euch bin? Papa ist nicht hier. Was ist das hier für ein unehrenhaftes Verhalten unter deutschen Kameraden? Wie ist ihr Name? Ah, der Herr Josef. Habt ihr gehört, dass jemand was gesagt hat? Na? Hier ist außer uns niemand. Hier sind auch bloß 6 Betten im Zimmer. Heil Hitler, die Herren. Hier kommt das Bett für den Neuen. Guten Tag, Herr Volkmann. Ich bin die Schwester Kunigunde. Guten Tag, Schwester. Vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Setzen Sie sich bitte für einen Moment. Hier gibt es ein Problem. Ich mache jetzt die Kunigunde. Nein, ich habe keine Zeit. Auf Wiedersehen. Jetzt zu Ihnen, Josef. Ich habe eine Frage. Sind Sie auf der Seite von Führer, Volk und Vaterland? Würden Sie bitte antworten? Würdest du mir bitte antworten, Hannelore? Ja, Papa. Ja, das bin ich. Na also, dann mach schon. Ich kann nicht, Papa. Er ist sich wohl zu fein zum Pinkeln. Er ist ein feiner Pinkel. Ich kann nicht mehr pinkeln. Aha. Die Blase verweigert den Dienst. Dann trink auf. Nein! Austrink! Ihr, bitte! Nein! Auf ihn mit der Brille! Haltet ihn fest! Was ist denn hier los? Pfui Teufel, was für eine Schweinerei! Hannelore, hol Eimer und Feude. Nein, du bleibst hier. So. Herr Kaminski ist ja immer noch da. Ab in dein Bett, Dalli Dalli. Und Hanne, du wischst das auf. Ich heiß nicht Dalli Dalli, ich heiß Elfi Elfi. Herr Kaminski muss mal pinkeln. Die beiden können von Glück reden, dass euer Vater nicht hier ist. Mama, Entschuldigung. Entschuldigung, Mama. Ruhe jetzt und Augen zu. Es war einmal ein treuer Husar. Das klingt ein bisschen sonderbar, doch Märchen sind zuweilen wahr. Nur fragt es sich, hat man den Jungen, weil einmal Freude war besungen? Macht man deshalb davon viel Wesen, weil es gerade ein Husar gewesen? Was suchst du? Ich suche unser Strickzeug. Du? Mhm. Wir sticken ihm noch ein Hakenkreuz vorne drauf auf dem Hosenlatz. Mit Kreuzstich in rosa. 62, 63. Wie viel Reihen hat dein Bein? Ich hab schon 115. Ich hol dich ein. Heil Hitler, die Herren. Die Post ist da. Herr Herbert Volkmann, ein Paket für Sie. Besten Dank, Schwester. Echte Malzbonbons. Sehr schön, sehr schön. Und was ist denn das? Eine lange Unterhose mit Liebe gestrickt. Aber schauen Sie mal, ein Bein ist ja kürzer als das andere. Also sowas. Das kurze Hosenbein ist bestimmt von der faulen Elfriede. Hey, ich bin doch Vater. Lass mich doch mal. Elfriede ist meine böse Tochter. Ich habe aber auch eine gute Tochter, die heißt Hannelore. Schon als kleines Kind war die Elfriede böse. Sie hat ihrer Schwester im Schlaf die Haare ans Bettgitter geflochten, sodass wir sie abschneiden mussten. Das war doch bloß ein lustiger Kinderstreich. Sie wollte bestimmt nicht, dass ihrer Schwester die Haare abgeschnitten werden. In meinem Hause herrschen Zucht und Ordnung. Jawohl. Händchen falten, Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken. Das Mädel Elfriede wurde hoffentlich streng bestraft für seine, ihre Tat. Ich weiß es nicht mehr. Aber selbstverständlich, Herr Obersturmführer. Und was haben Sie mit ihr gemacht? Sie musste knien auf Holz scheiten. 2 Stunden lang knien mit nacktem Hintern. Ha, ha, ha. Auf scharfen Holz scheiten, bis die Knie bluten. Das tut richtig weh. Mit nacktem Hintern. Aber Herbert. Aber Herr Volkmann, man kniet doch nicht mit dem Hintern. Du sagst, was Papa jetzt sagt. Ich habe Elfriedes Schwester Hanne befohlen, ihr dabei auf den Popo zu hauen. Aha, ha, ha. Gute Idee, alle Achtung. Und womit musst du das Mädel schlagen? Mit dem Kochlöffel, mit einer Rute oder mit Brennnesseln. Mit dem Rohrstock, mit einer Peitsche, ich weiß es nicht mehr. Und hat das der Hannelore Spaß gemacht? Nee, das hat ihr keinen Spaß gemacht. Ehrlich nicht. Aber dem Papa hat's Spaß gemacht. Papa hat's Spaß gemacht. Papa hat's Spaß gemacht. Ja, Papa hat's Spaß gemacht. Und was hat ihm noch viel größeren Spaß gemacht? Das sag ich nicht. Das sagst du wohl, oder es hat dir selber Spaß gemacht? Hannelore musste mir auch den Hintern versohlen. Ihren nackten Hintern, Herr Volkmann! Nur aus lauter Spaß! Und die Mutter? Wo war die Mutter? Die Mutter? Die Mutter! Meine Frau? Ihre Frau! Mutti war bei Oma und Opa. Nein, sie war in der Küche. Aber sie konnte nichts hören. Sie wollte nichts hören. Sie konnte nichts sehen. Sie wollte nichts sehen. Sie konnte nicht sprechen. Sie wollte nicht sprechen, wie die drei Affen. Meine Frau hat Elfriede die Knie verbunden und Hannelore getröstet. Sie ist eine gute Mutter. Lörchen, komm her zu mir. Alle kranken Soldaten lieben Schwester Kunigunde, aber sie ist viel zu stolz und rein, bis dann der eine kommt, der eine, der sie wirklich gern hat und den sie wirklich gern hat. Ob er noch da ist? Ich geh mal horchen. Wer hat den Stuhl umgeworfen? Keiner. Der ist von alleine umgefallen. Ich wollte das Fenster aufmachen. Die Klappe ist doch auf. Ach so. Und? Muss Herr Kaminski gar nicht nach Hause? Er hilft mir noch. Er übernachtet bei uns, weil er nicht mehr laufen kann mit seinem Bein. Herr Kaminski, Sie schlafen auf dem Küchensofa, nicht? Aber nur, wenn Ihre Töchter nichts dagegen haben. Er kann euch morgen mit seinem Auto zur Schule fahren. Der hat ein Auto? Wieso? Dann braucht er doch gar nicht laufen mit seinem Bein. Wir haben überhaupt nichts dagegen. Vielen herzlichen Dank. Das ist sehr nett von euch. Mit dem Auto, fabelhaft. Was werden die in der Klasse sagen und Fräulein Liedke? Gute Nacht, Herr Kaminski. Schlaf tief und träumt süß. Gute Nacht, meine Süßen. Oh nein, Elfi, guck mal. Die Liese lässt sich ausziehen von der Peterpuppe. Ach, wenn ich dein Täubchen bin, dann ist gleich mein Häubchen hin. Hey, du geile Taube, her mit deiner Haube. Meine enge, weiße Schürze ist der besten liebe Würze. Begreife, ich zieh nun an der Schleife. Die Stärke meiner steifen Tracht, die stärkt bei mir die steife Pracht. Oh. Und meine festgestrickten Strümpfe, da irrigieren unsere Stümpfe. Da irrigieren unsere Stümpfe. Da irrigieren unsere Stümpfe. Da irrigieren unsere Stümpfe. Schwester Kunigunde ist in aller Munde. Immer wenn sie mich morgens waschen wird, werde ich ihr Herz klopfen. Klopf, klopf, klopf. Piep, piep, piep. Sie ist ja so in mich verliebt. Haha, Helmut. Wenn sie dich waschen muss, muss sie brechen. Weil du so stinkst. Hast du gesehen, wie sie mich anguckt? Weil du so hässlich bist wie die Nacht. Züchtig, fleißig und fidel. Tadellos, gesund und saftig. Ganz genau das Ideal der deutschen Frau. Kunigunde, du klasse Weib, du rasse Weib, wenn ich nicht mehr so mager bin, dann heiraten wir. I, die nimmt dich nie. I, die nimmt dich nie. Sabbel nicht rum, Paul, du bist ja bloß neidisch. Ihre Haut ist weiß wie Schnee. Ihre Haare sind schwarz wie Ebenholz. Die Augen blau wie Kornblumen. Die Lippen rot wie Blut. Ihre Hände sind weich. Und ihr Blick ist so warm und lustig, dass alle Leute von ihr angeguckt werden wollen. Wenn sie spricht oder lacht, dann vergesse ich ganz mein halbes Bein. Das war jetzt gut, Hanne, das ist er. Den nehmen wir. Josef, genau, weil sie ja mitleidig ist. Weil er einen Orden für sein Bein kriegt. Und eine gute Rente. Kolossal gut aussehen tut er, blonde Locken und grüne Augen, die strahlen und blitzen und funkeln. Ein aufrechter und guter Charakter. Romantisch, ehrlich und sehr kinderlieb. Er ist höflich, klug und zärtlich. Josef träumt davon, ein Vater zu werden. Josef träumt davon, unser Vater zu werden. Nun kommt Schwester Kunigunde mit dem Mittagessen in den Krankensaal. Und weißt du was? Papa, der hat sich über beide Ohren in sie verknallt. Heil Hitler, die Herren. Mittagessen. Jetzt, Papa, mach du. Was soll er denn machen? Er schießt Kunigunde mit seiner Zwille ein Malzbonbon auf den Po. Luftwaffe! Au! Aber Herr Volkmann! Das war der Pfeil von Amor. Was fällt Ihnen ein? So eine Frechheit. Kuni, ach Kuni. Haben Sie mich denn gar kein bisschen lieb? Pfui, Sie sind ein verheirateter Mann mit zwei wunderbaren Töchtern. Die können ja nicht mal ordentlich stricken. Wenn Sie Ihre lange Unterhose dem Herrn Josef schenken, dann mag ich sie vielleicht ein bisschen mehr, Herr Volkmann. Bitte, Josef. Hier ist sie. Oh, mit einem rosa Hakenkreuz in Kreuzstich. Bekomme ich jetzt einen Kuss? Gitti, Git! Josef! Du bist wohl vom anderen Ufer. Sie bekommen von mir erst dann einen Kuss, wenn Sie Ihre Sünden bereuen und echte Buße getan haben. Für Sie tue ich alles. Alles. Schöne Kuni. Als erstes geben Sie immer Ihr Mittagessen an Olga. Olga? Welche Olga? Das ist die russische Kriegsgefangene, die bei ihren Eltern im Kuhstall wohnt. Das ist die russische Kriegsgefangene, die in ihrem Alkoven schläft. Hier, liebe Olga, hast du mein Mittagessen. Guten Appetit. Herr Volkmann, eine Frage. Haben Sie Leute erschossen? Selbstverständlich! Im Krieg hat jeder Leute erschossen! Ich nicht. Also ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich nur einmal aus Notwehr. Sehen Sie, Sie sind der Einzige. Das kann ja nun eigentlich nicht sein. Du sollst nicht töten. Im Krieg gelten die 10 Gebote nicht. Da steht das Vaterland höher als Gott, dessen Existenz sowieso wissenschaftlich umstritten ist. Außerdem hat der Feind angefangen mit den Vasallenverträgen. Volk ohne Raum. Volk ohne Raum. Deutschland in Notwehr. Deutschland in Notwehr. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. SA marschiert mit ruhig festem Schritt. Kameraden, die Front und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Sie wollen also nicht bereuen, Herr Volkmann? Lass jetzt Josef schnell was bereuen. Schwester Kunigunde, ich will Ihnen etwas gestehen. Ich lag im Schützengraben und plötzlich stand ein Feind über mir und hat mir mein Bein abgeschossen. Dafür habe ich ihm sein anderes Bein abgeschossen. Dabei ist er zu mir runtergefallen in die Grube. Oh Gott, und dann? Dann lagen wir da für 3 Wochen. Ein Foto von seiner Familie hat er mir gezeigt. Ich dachte, wenn ich so liebe Kinder hätte, würde mir gar nichts was ausmachen. Am nächsten Tag hat mein Feind den Brand im Bein gekriegt und vor Schmerzen geschrien. Er bat mich darum, ihn zu erlösen. Und ich hab's getan. Schwester Kunigunde, ich habe ihn erschossen. Ich bereue es so. Ich verzeihe Ihnen. Ich bereue auch. Still, Herr Volkmann. Vorher hat er mir das Foto mit seiner Familie gegeben. Ich habe es wochenlang in meiner Achselhöhle versteckt, weil es ein Feindbild ist. Ich möchte es Ihnen gern schenken, verehrte Kunigunde. Josef, wirklich? Danke. Das stinkt doch. Da er bereut hat, küsst sie ihn innig auf seinen roten Mund. Ihre beider Augen strahlen wie Diamanten so hell und ihre Herzen schlagen nun im gleichen Takt. Ich bereue alles. Ich esse nicht mehr, ich trinke nicht mehr. Verzeihen Sie mir doch auch, bitte. Lieben Sie mich, Schwester. Lieben Sie mich. Der schöne Josef gefällt mir viel besser. Er ist ein strahlender Held, ein echter Invalide. Er kriegt einen Orden. Und eine gute Rente. Elfi, ich weiß was. Was denn? Ja, genau. Sag du. Nee, du sagst es. Schwester Kunigunde, für Sie würde ich mir die Hand abhacken lassen. Ah, wirklich? Ja. Gut, ich hole ein Messer. Und führe ihn nicht in Versuchung, sondern erlöse ihn von dem Bösen. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was meinst du? Ob Gott ihm nun vergibt? Das ist ihm sowieso egal. Er glaubt ja nicht an Gott. Er will, dass Kunigunde ihm vergibt. Aber nur, damit er sie rumkriegt. Jetzt schläft er. Ja, er ist vollkommen erschöpft von der Notoperation. Nicht, dass er den Brand kriegt. Er braucht unbedingt eine Spritze gegen den Brand. Durst! Ich habe Durst! Schwester! Schwester! Schwester! Nun wacht er auf und ruft nach der Schwester, weil er Durst hat. Kameraden, würde mir mal bitte einer die Tasse halten? Stell dich nicht so klein mädchenhaft an, Herbert. Du hast doch noch die andere Hand. Ich, Josef, ich helfe dir, Kamerad. Ich weiß ja, wie das ist als Invalide. Von dir lasse ich mir nicht helfen. Ich warte lieber auf meine süße Kunigunde. Sie ist meine süße Kunigunde. Wir werden heiraten. Bastard! Du lügst! Ich, Josef, werde Vater sein von zwei süßen Töchtern. Sie heißen Hannelore und Elfriede. Nun kommt Schwester Kunigunde mit dem Medikamentenwagen in den Krankensaal gefahren. Heil Hitler, die Hosen runter. Jetzt werden sie gepickt. Ich nicht. Ich verweigere die Spritze. Aber warum denn nicht, Herr Volkmann? Sie kriegen sonst den Brand. Weil ich büße. Küss mir die Füße, du Süße. Ich büße. Heute um Mitternacht, da holt dich der Tod. Er sieht aus wie Schwester Kunigunde. Sie hält sich für Gott. Aber sie ist der Teufel. Günther hält sofort sein dreckiges Maul, sonst kommt er ins Arbeitslager. Und Volkmann hört auf zu flennen wie ein Weib, sonst kommt er zum BDM. Genau, BDM, Abteilung Jungmädel, Herr Adolf. Adolf Fuß, Us. Us, Us, Us, Us, Us. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Obersturmführer, aber ich kann sein Gerede nicht vertragen, denn ich habe Fieber. Gradzahl 44,8. Was? 44,8? Anal oder rektal? Anal. Er hat den Brand. Hanne, hör mal. Was denn? Psst. Herr Kaminski. Mutti. Die ganze Nacht lang kümmerte sich Schwester Kunigunde aufopfernd um Papa. Sie hat ihn auf die linke Seite gerollt. Sie hat ihn auf die rechte Seite gerollt. Sie hat ihm ihre kühle Hand auf die Stirn gelegt und sie dann langsam in seinen Nacken gleiten lassen. Sie hat seinen Nacken ganz still und kalt festgehalten. Mit der anderen Hand, mit ihrer warmen Hand, hat sie seinen Bauch gestreichelt. Da ist ihm der Brand von seiner abgehackten Hand in den Bauch gezogen und er hat vor Schmerzen gestöhnt. Josef hat das vom Nachbarbett aus gesehen und wurde ganz eifersüchtig auf Papas Schmerzen. Aber Kunigunde hat die ganze Zeit beim Streicheln von Papas Bauch verliebt in Josefs Augen geguckt, sodass Josef Papas Schmerzen an seinem eigenen Leib gefühlt hat. Dann graute der Morgen. Fahles Licht ist in den Krankensaal gekrochen. Alle Soldaten schlafen. Kunigunde schläft auf ihrem Stuhl neben Papas Bett. Ihr Kopf ist aufs Nachbarbett gesunken und sie umarmt Josef. Papas Augen sind zu, aber sein Mund ist offen und er röchelt. Als Kunigunde später wieder aufwacht, stellt sie eine spanische Wand um sein Bett herum, damit die anderen Soldaten ihn nicht sehen müssen. Aber sie wissen natürlich trotzdem genau, was los ist und kriegen schlechte Laune. Adolfus sagt, schlechte Laune schadet der Moral der Truppe. Paulchen muss brechen. Die Peterpuppe! Effi, guck mal, das Peterchen mit dem Seil. Guten Abend, meine sehr verehrten Herren Soldaten! Wir von der Truppenbetreuung sind stolz und glücklich, in Ihrer Krankenstube ein Gastspiel geben zu dürfen und damit einen bescheidenen Beitrag zur Stärkung der Moral unserer Truppen zu leisten. Darf ich vorstellen? Carlos Manetti, der Meister der Lüfte, und seine Töchterchen, Elfriede und Hannelore Manetti, die Spätzchen mit der goldenen Kehle. Guten Abend, Domini. Vielen herzlichen Dank. Sie sehen, Carlos Manetti arbeitet mit verbundenen Augen und ohne Netz. Ich bitte um absolute Ruhe, damit er sich auf die Stimme seiner Töchter konzentrieren kann. Denn nur ihre Stimmen allein können ihn vor dem Absturz bewahren. Oh, mein Papa, war eine wunderbare Clown. Von dem Gesang wacht Papa wieder auf. Nein, spinnst du? Doch, kurz. Er wacht kurz wieder auf und ruft: Küss mich, Koni, küss mich, Koni. Es wurde um absolute Ruhe gebeten. Da schiebt Schwester Kunigunde die spanische Wand zur Seite und sagt, vor deinem Tod sollst du noch mal was richtig Schönes sehen, Herbert. Küss mich, Kuni, küss mich, küss mich, Kuni. Guck dir das an. Der Seiltänzer hat ja nur ein halbes Bein. Ach du grüne Neune. Das ist ja Josef. Jetzt macht er einen Salto. Oh Gott. Oh, geschafft. Gleich ist er hier bei uns angekommen. Schwester, nein! Wer kann das denn sein? In aller Herrgott, früher. Ich geh mal hin. Nein, bist du verrückt? Gestapo, hast du dir was zu Schulden kommen lassen? Josef! Nein! Du? Nein! Silvia! Mach die Tür auf! Ich bin's! Herbert! Nein. Dein Mann? Ja. Papa kommt. Nein. Doch. Wieso? Er ist doch an der Front. Ich weiß es nicht. Was passiert jetzt? Wir beide liegen jedenfalls im Bett und schlafen tief und fest. Hörst du? Psst. Komm schnell, Josef. Ich wickel dir was um. Herbert, ich komme! Ich komme, ich finde den Schlüssel nicht. Silvi, dein schönes Kleid. Egal. Was ist denn das? Der Schlüssel liegt doch immer. Soll ich durch die Waschküche? Herbert, einen Moment noch. Ich finde ihn gleich. Dann komme ich jetzt durch die Waschküche. Oh, was mache ich nur? Was mache ich nur? Hallo, Herr Kaminski. Silvia. Euer Vater wird schimpfen, wenn er mich sieht. Helft mir schnell durchs Fenster, Mädchen. Sollen wir es aufmachen? Ich hol einen Stuhl. Herbert. Oh, Herbert. Willkommen daheim. Ach, Tränen der Freude. Feinfrauliche Freudentränen in den Augen einer liebenden Gattin. Lass dich umarmen. Autsch! Ah. Aber was? Oh, oh nein, was ist mit dir passiert? Herr Kaminski, ja? Aber das ist doch viel zu hoch. Ah, das wird schon gehen. Das geht schon. Tschüss, Elfriede. Tschüss, Hannelore. Vielen Dank. Tschüss, lieber Josef. Lieber Josef. Ratet mal, wer gekommen ist. Papa! Meine beiden großen Töchter. Was seid ihr hübsch geworden? Hm? Bekomme ich denn keinen Kuss? Hast du jetzt Heimaturlaub? Papa hat keinen Urlaub. Warum nicht? Ich zeig euch, warum nicht. Die Hand! Die Hand! Papa! Die Hand! Wo ist deine Hand? Er ist jetzt ein Held. Ein echter Invalide. Nicht, Herbert? Das gibt einen Orden. Und eine gute Rente. Ich gelobte unserem Führer Treue. Bis in den Tod. Nun aber kann ich meinem Vaterland nicht mehr dienen. Durch den Kampf an der Front. Oh, wie schade. Euer Papa wird jetzt immer bei uns sein. Oh, wie schön. Wie schön. Mädchenzimmer mit Soldaten von Anna Pein. Es sprachen Hanne, Laura Mehr, Elfi, Mira Parteke, Mutter und Puppe Liese, Kathleen Gavlich, Josef, Hüseyin Chirpici, Vater, Andreas Grotgar, Puppe Olga, Gorgia Konietschna, Puppe Peterchen, Jens Wawritschek. Technische Realisation: Rudi Stückrath und Werner Jäger. Musik: Gerd Bessler. Regieassistenz: Ute Welteroth. Regie: Oliver Sturm. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.